Lektion 8, Übung C. A. Beispiel. Achtung, auf Gleis 5 fährt der ICE nach Zürich ein. Planmäßige Ankunft 10.45 Uhr. Wann kommt der ICE an? Um 10.45 Uhr. Um 10.45 Uhr. Um 10.45 Uhr. Bitte beginnen Sie. Achtung, auf Gleis 5 fährt der ICE nach Zürich ein. Planmäßige Ankunft 10.45 Uhr. Wann kommt der ICE an? Um 10.45 Uhr. Achtung! Auf Gleis 7 fährt der Regionalexpress nach Göttingen ein. Planmäßige Ankunft 9.05 Uhr. Wann kommt der Regionalexpress an? Um 9.05 Uhr. Achtung! Auf Gleis 11 fährt der Intercity von Zürich nach Wien ein. Planmäßige Ankunft 10.20 Uhr. Wann kommt der Intercity an? Um 10.20 Uhr. Achtung! Auf Gleis 1 fährt die Regionalbahn nach Bielefeld ein. Planmäßige Ankunft 13.50 Uhr. Wann kommt die Regionalbahn an? Um 13.50 Uhr. Achtung! Auf Gleis 2 fährt die S-Bahn Richtung Frankfurt Flughafen ein. Planmäßige Ankunft 14.55 Uhr. Wann kommt die S-Bahn an? Um 14.55 Uhr. Achtung! Auf Gleis 16 fährt der ICE nach Leipzig ein. Planmäßige Ankunft 16.15 Uhr. Wann kommt der ICE an? Um 16.15 Uhr. Achtung! Auf Gleis 11 fährt der EC von Zürich nach Mailand ein. Planmäßige Ankunft 22.10 Uhr. Wann kommt der EC an? Um 22.10 Uhr. Danke.